Ich habe das morgens im Radio gehört und überhaupt nichts begriffen. Ich sehe die Kinder noch mit mir in der Küche am Tisch sitzen. Deutsche Truppen marschieren in Russland ein. Hitler hatte doch einen Nichtangriffspakt geschlossen. Und all die Jahre hatten wir gedacht, es geht gegen England. Und jetzt ging es gegen Russland. Ich wusste nur aus der Schule, das war ein Riesenland. Was weiß ich, 100-mal so groß wie jedes andere. Das war meine Vorstellung, endlos einfach. Und da wurde jetzt einmarschiert.